Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 29. Juni 1800. Das gedruckte Exemplar vom Wallenstein habe ich erhalten und bin eben mit Durchlesen fertig. Ich finde sehr glückliche Änderungen in der Anordnung der Teile. Besonders scheint es sehr vorteilhaft, dass mit der astrologischen Szene das zweite Stück anfängt. So etwas Fremdartiges versetzt uns auf einmal aus der wirklichen in die poetische Welt und macht uns empfänglicher für das Folgende. Dadurch gewinnst du zugleich, dass im ersten Stück Wallenstein mehr im Hintergrunde bleibt oder die Fantasie ihn großenteils nur durch den Widerschein in der Idee sieht, die er bei andern von sich erzeugt hat. Er selbst erscheint fast bloß in der Audienzszene und sehr zu seinem Vorteil. Dagegen wird das Unentschlossene in ihm nach der Unterredung mit Wrangel, den folgenden Szenen, wo er sich wieder emporhebt, näher gerückt, und die zerstreuten Züge sammeln sich besser zu einem vollständigen Bilde. Dass der vierte Akt des zweiten Teils nicht mit dem Monolog der Thekla schließt, wollte mir anfänglich nicht gefallen. Indessen begreife ich die Absicht der Szene mit der Mutter, die ihre Wirkung nicht verfehlen kann, wenn beide Schauspielerinnen das ihrige tun. Die Mordanstalten zu Anfang des fünften Akts haben hier eine bessere Stelle als vorher und verstärken die Wirkung von der nachherigen Erscheinung Wallensteins. Besonders gewinnen die Stellen dadurch, wo ich Wallensteins Stimmung für zu weich gehalten hatte. Die letzten Szenen Wallensteins haben mich wieder so wunderbar ergriffen als beim ersten Male. Außer dir selbst gibt es vielleicht niemand, der so bekannt mit diesem Werke ist als ich. Ohne in das Manuskript zu sehen, bemerkte ich gleich jede neue Stelle, jede Abänderung. Vieles las ich mit ruhigem Genuss wieder, und oft konnte ich verweilen, um die erste Gestalt mit der neueren zu vergleichen. Aber vom dritten Auftritt des fünften Akts an hattest du mich wieder überwältigt, und ich war ganz der schönen tragischen Wirkung hingegeben, dergleichen noch nie ein dramatisches Kunstwerk bei mir hervorgebracht hat. Durch die Abkürzung des ersten Stückes ist nun auch der Vorteil erlangt, dass es mit dem Lager zusammen aufgeführt werden kann. Dein Körner.